Vom Gehsteig verlor der Mond die Erinnerung, denn er lächelt allein. Im Laternenlicht das welke Laub umweht meinen Fuß und der Wind beginnt zu stöhnen. Ganz allein im Mondlicht, dabei lächeln gedenk ich, wie das Leben einst schön. Ich erinnere, da ich wusste noch, was Glück für mich war, lass Erinnerung wirklich sein. Laterne scheint zu senden, schwache nehmbare Warnung. Jemand donnert und die Laterne flackert und bald schon wird es morgen. Auf den Sonnenaufgang, denk an ein neues Leben, ich muss beugen mich nicht. Wenn der Tag kommt, die Nacht wird an Erinnerung sein und ein neuer. Der Tag in der Sonne.